Gott ist Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich lag in Banden von Tod und Sünde, ich lag in Banden und konnt nicht los. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Er sandte Jesus, den treuen Heiland, er sandte Jesus und macht mich frei. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Jesus, mein Heiland, gab sich zum Opfer. Jesus, mein Heiland, trug meine Schuld. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Das Wort der Gnade ist meine Speise, das Wort der Gnade stillt meinen Durst. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Du heilst, o Liebe, all meinen Kummer, du stillst, o Liebe, mein tiefstes Weh. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Du füllst mit Freuden die matte Seele, du füllst mit Freuden mein armes Herz. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Du lässt mich erben die ewigen Freuden, du lässt mich erben die ewige Ruh. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die auch mich. Dich will ich preisen, du ewige Liebe, dich will ich loben, solang ich lebe. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe.